Ahoi, ihr Rumchalin. Da sind wir wieder bei Sallys Kompüse. Und jetzt zeigen wir euch das nächste geile Ding. Nur Schnaps, kein Gemüse. In Sallys Kompüse. Bei Sally auf dem Küchentisch. Muss nichts gesund sein oder frisch. Ob nun reich an Vitaminen oder arm an Kalorien, das ist nicht so wesentlich. Die Sally kippt in ihren Topf, was grad so da ist und verhofft. Kokosrum und Erdbeersekt, Pfefferminz und Frittenfett, solang das nur knallt im Kopf. Nur Schnaps, kein Gemüse und eine kleine Meeresprise. Nur Schnaps, kein Gemüse in Sallys Kombüse. Sie macht Likör aus Glutamat und einen Obstbrand aus Spinat. Und da in dem guten Gin ist da Ziegenkäse drin, besser ist, wenn man nicht fragt. Die Sally hat kein Schnapsregal, wohl eher ein Waffenarsenal. Auch wenn man erst komisch guckt, schon so ab dem dritten Schluck ist dann alles scheißegal. Nur Schnaps, kein Gemüse und eine kleine Meeresprise. Nur Schnaps, kein Gemüse in Sallys Kombüse. Shake, Sally, Sally, shake. Shake, Sally, Sally, shake. Shake, Sally, Sally, shake. Das Cocktail Shakeray. Shake, Sally, Sally, shake. Shake, Sally, Sally, shake. Ja, shake, Sally, Sally, shake. Das Cocktail Shakeray. Mal tut es weh, mal tut es gut. Und mal zerfrisst es dir den Krug. Mach's nur nicht wie unser Sam, der geht bei den Fischen pennen, weil er Wasser nicht vertrug. Nur Schnaps, kein Gemüse und eine kleine Meeresprise. Nur Schnaps, kein Gemüse in Sallys Kombüse. Nur Schnaps, kein Gemüse und eine kleine Meeresprise. Nur Schnaps, kein Gemüse in Sallys Kombüse. Shake, Sally, Sally, shake.